Ein Wolf liest 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Oh Gott, hat er alles eingesprochen, sich eingetrompetet. Alter, wie sich halt die Markenrechtsanwälte schon irgendwie die Hände reiben. Wow, vielen lieben Dank. Ja, Johannes, versuch das mal zu toppen jetzt. Hallo, jetzt kommen 10 Hinweise von Johannes. Ich kann nicht mehr. Vielen lieben Dank. Müssen wir uns nochmal vorstellen oder nicht mehr? Nee, alles gut. Okay. Gut, dann lese ich 10 Hinweise, die euer Leben verändern. Nein. Okay, Hinweis Nummer 1. Ich wurde 1938 in Linz geboren und bin in Salzburg groß geworden. In ganz armen Verhältnissen. Du bist der Erste in der Geschichte dieses Formats, der wirklich versucht, dem Ganzen einen Klang mitzugeben. Dem Vorgelesenen. Das finde ich schön. Du bist ein Profi, wir nicht. Ach Quatsch. Ich komme ja auch aus Franken. Das ist ja... Allmächt, wo kommst du denn her? Würzburger Gegend da. Also unter Franken. Wir freuen uns nicht nur über Bier, sondern auch über Wein übrigens. Deswegen. Ja. Also, dann zweiter Hinweis. Ich bin Entertainer, Musiker, Schauspieler, Moderator mit Leidenschaft. Ist eigentlich klar. Ich habe so eine Idee. Ja, schieß los. 38. Ist Stefan Raab schon gestorben? Nein. Den Insider checkt jetzt vor allem keiner, glaube ich. Okay, dann habe ich doch keine Idee. Wir waren, Hinweis Nummer 3. Wir waren nach Wetten, dass die erfolgreichste Sendung und das zeigt, dass wir Österreicher einfach ein Gespür haben. Das war jetzt sogar ein Zitat. Wenn du anfängst mit Gespür, dann klingt das gleich so nach Musikantenstadel und Co. Wer war denn damals? Ich versuche mich gerade überhaupt auf österreichisches Fernsehen. Gab es das in meiner Kindheit? Ich weiß, wie er ausschaut, aber ich weiß den Namen nicht. Hinweis Nummer 4. Wer in meiner Branche was werden wollte, musste mir zumindest mal die Hand schütteln. Ah, okay. Ja, Karl Moik. Karl Moik ist vollkommen richtig. Ah, sehr gut. Mir meine Tante Erna hätte mir niemals verziehen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Der lustige Glückshase. Nee, das ist wieder. Ich weiß schon, das ist hier blauer Bock. Aber soll ich die anderen noch vorlesen, um sehr gerne. Hier ich zu weiß bilden? Nicht. Bitte doch, Karl Moik. Ja, genau. Also ich wurde 1991 von Peter Alexander parodiert. Peter Alexander, das war ja ein ganz großer. Was hat er da gemacht? Also war das ein der Lied hat die über Peter ihn, Alexander, oder? Ich habe mir das in der gnadenlosen Recherche, die ich hier betrieben habe, sogar angeguckt. Es ist fürchterlich. es gab die große Peter Alexander Show 1991. Ja. Ja, das wusste ich An die nicht kann mehr. Ich mich erinnern, doch. Nee, ja. Und da wird halt Karl Moik so ein bisschen parodiert, aber ja. Hinweis Nummer 6. Ich bin ein großer Stefan Raab-Fan und bekam im Jahr 2000 den Ehrenraab der Woche verliehen. Ja, es gab doch auch mal so ein Lied, das war wahrscheinlich auch von Stefan Raab, oder? Mhm. Der Karl, der Hinweis, Karl, der Moik, Moik, Moik, der Raab, das Chef, der Zeug, Zeug, Zeug. War das nicht Stefan Raab? Das wäre Hinweis 7 wäre das. Ah, okay. Da war doch was. Stefan Raab hat ein Lied über mich gemacht. Ich machte dafür eines in seiner Sendung über ihn und das, obwohl er mich als Kiffer bezichtigte. Ja, da war was. Man muss halt auch mal über sich selbst lachen können. Ich habe ja meinen Kindern neulich den Maschendrahtzaun mal vorgespielt. Oh. Und sie waren sehr verständnislos. Das ist nicht gut gealtert, finde ich, tatsächlich. Nee. Das ist halt wirklich nur lustig gewesen in diesem Kontext von, ja, das läuft nachmittags im Fernsehen. Ja, wir hatten dann mit Mike Krüger und Bodo mit dem Bagger und so, da hat man sehr viel mehr Spaß. Ja, das funktioniert, glaube ich. Ja, das braucht keinen Kontext in der Form, ne? Ja ich glaube, das ist aber auch, das war auch damals noch so die Anerkennung, dass man sich, dass man andere Zitate in Lieder integriert. Das war ja da zum ersten Mal so richtig in einem Lied vorhanden. Und das gibt's ja mittlerweile auch häufiger. Ja, vor allem, dass es auch einfach so zeitnah ist. Also kein so ein, oh, hier ist ein historischer Satz von jemandem und da baue ich was drum rum, so eine Collage, sondern eher eigentlich sowas Mondänes, sowas, ja, läuft halt nachmittags im Fernsehen. Ja, also wenn du mal überlegst, so in was für einer kurzen Zeit Raab mit so einem Quatsch irgendwie auch an irgendwie viel gespielten Musikstücken produziert hat, das ist schon auch absurd. Ja, total. Der hat vor allem den Drecks Geld verdient. Ja, gut, ich meine, der hat es jetzt auch unterm Strich wie lange gemacht, 20 Jahre oder so? Ja, das war ja, das aber war auch in ja der kurzen Zeit, glaube ich. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das war ja, der hat ja viel, viel früher schon gesagt, dass er demnächst dann mal aufhört und dann hat es aber, glaube ich, noch 12 Jahre länger gemacht. Also irgendwie so, ja. Das war ja Wahnsinn. Für einen Metzger? Naja, Respekt. Ich persönlich, klar, total geprägt davon und weil es auch immer so Gesprächsstoff war, was da so lief, aber tatsächlich, ich fand ab dem Wechsel von wöchentlich zu täglich hat so... Das war eine Katastrophe. Nee. Das war echt eine Katastrophe. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Weil halt auch vorher, so die Prämisse vorher, von wir besprechen die Fernsehwoche, das ist halt dann ja komplett weggefallen dadurch. Genau, wie du vorher immer irgendwie Freitag oder wann das lief, oder Montag? Nee, ich glaube, es lief Montag. Wie du da halt immer irgendwie extra spät noch irgendwie vom Fernseher saßt, damit du dann am nächsten Tag mitreden kannst. Und dann plötzlich war das irgendwie jeden Abend da und du hast es einfach nicht mehr ertragen. Hm. Ich kann mich sehr gut erinnern. Wie traurig. Das ist wirklich traurig. Ja, aber cool. Super. Danke. Haben wir noch Hinweise? Wer war's? Johannes? Hallo? Oh, ich glaube, der ist jetzt wirklich aus dem Call raus. Spielt. Bist du verstecken, Johannes? Soll ich dich suchen? Johannes ist aus dem Call raus. Ich gehe kaputt. Wann? Bleib. Die Frage ist, wann? Vor 10 Minuten? Oder? Nee, der, wir haben ja vor 1,5 Minuten ungefähr. Ah, er kommt wieder. Würdest du, würde hallo, sagen, Johannes. Sind wir zu egozentrisch, dass wir nicht gemerkt haben, dass du weg bist? Ja, tatsächlich. Also, nee, sondern es ist, ich habe leider ein bisschen technische Probleme in letzter Zeit. Mal gucken. Der Neustart deines Rechners hat jetzt nicht so viel gebracht, würde ich behaupten. Ja. Habt ihr schon die Sendung beendet? Oder aber ist auch eine gute Idee, ihn dann während der Aufnahme einfach nochmal neu zu starten. Nein, hast du noch Hinweise? Ach so, ich habe noch Hinweise. Ja, dann, Hinweis Nummer 8. Schneid die doch mal raus. Bei mir sind schwarze Musiker schon Anfang der 80er Jahre in meiner Sendung aufgetreten. Hm. Mein Chef wollte mich damals kündigen, aber in dieser Live-Sendung folgte nach dem Auftritt 3 Minuten Standing Ovation, so dass ich blieb. Lange blieb. 25 Jahre. Wow. Und wer war das? War das Roberto Blanco? Na klar, nee. Der war doch vorher auch schon im Fernsehen, oder? Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Es war eine Band, die hatte 2 Lieder und das zweite war Schwarz-Braun ist die Haselnuss, weil man das damals gemacht hat. Das weiß ich auch noch. Aber der Chef vom Karl Moik wäre doch ein hohes Tier vom ARD-ZDF gewesen und der wollte ihn kündigen, weil er einen Schwarzen hat auftreten lassen. Zumindest, wenn sie den, also der wollte den damals in den 80ern anscheinend das nicht machen lassen, diesen Auftritt, ja. Achso, ja, aber ist ja ein Unterschied zwischen, ist es geschehen und danach möchte man jemanden kündigen oder er möchte es nee, davor wollte er erst kündigen, okay. Und dann, oder beziehungsweise hat halt angedroht, wenn die auftreten, dann ist es die letzte Sendung und dann hat er sie aber trotzdem auftreten lassen und dann hat das Publikum ist ausgerastet vor Begeisterung, weil es ein toller Auftritt war und dann ist er auf alle Fälle auch noch lange geblieben, ja. Hinweis 9, meine letzte Sendung ging 5 Stunden und ich hatte währenddessen einen leichten Schlaganfall, moderierte aber bis zum Ende. Wow! What? Echt? Ja. Echt, sehr krass. The show must go on. Wir hatten ja mal den Schauspieler Gustl Beyerhammer, also den viele als Meister Eder kennen. Mhm. Und da hat auch so eine Frau gesagt, ja, der hat irgendwann gesagt, ja, ihm geht's nicht so gut, da hat er sich hingelegt, dann irgendwie wollte er, wenn er, dass jemand kommt und ist dann einfach am Tag drauf ins Krankenhaus gefahren und die haben halt festgestellt, ja, sie haben einfach gerade einen Herzinfarkt gehabt. Und so ein, auch so dieses, ich habe meinen Herzinfarkt, ach, ich fahre da jetzt selber ins Krankenhaus, ist ja jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit zur damaligen Zeit auch noch. Aber halt durchmoderieren ist auch echt hart. Das aber ich verstehe das ja auch, weil du bist da auf 180 Sachen in so einer Moderation, stehst im Rampenlicht und dass du dann sagst, ja, irgendwie, es zieht ein bisschen oder es schmerzt gerade, na komm, ich halt's aus, klar. Das ist eine Stress- und Adrenalin-Situation, wo es dann auch nicht einfach rausgehen kannst und willst. Naja, und dazu kommt, dass es wahrscheinlich halt die letzte, also es war eh sehr emotional, ne? Die letzte Sendung, die er moderiert hat und dann wahrscheinlich noch eben, also erzählt wurde eben, dass er sich mehrfach halt Wasser auch ins Gesicht geschüttet hat, um weiter moderieren zu können. Ja, also Wahnsinn, echt. Selbst hochgepusht hat er sich schon. Ja, ja. Und der letzte Hinweis, ich mag alle Nationen, auch diese Spaghettifresser, denn mit dem Musikantenstadl waren wir auf allen 5 Kontinenten. Wieso Spaghettifresser? War das ein Ausdruck von ihm? Genau, der hatte in einer Moderation, das war als Peter Lindner, nee, wie heißt er? Christoph Lindner. Patrick Lindner. Patrick Lindner, danke. Patrick Lindner aufgetreten ist, hat er irgendwie Bella Italia als Lied gespielt und dann hat er eben sowas gesagt wie, ich lade dich hier in schöne Wien und du bringst da ein Lied von diesen Spaghetti-Fressern. Zitat war damals ein großer Skandal. Deswegen kommt der Hinweis auch so weit spät. Ja, aber Spaghettifresser darfst du nicht sagen. Ja, das darfst du nicht sagen. Nee, ich möchte nicht pietätlos erscheinen. Ich heiße dieses Verhalten nicht gut. Schäm dich, Karl. Ich liebe Italien. Ich liebe italienisches Essen. Wir hatten schon mehrere schlimme Karls. Für mich ist das ein Lob, wenn man Spaghettifresser sagt, weil das so, ich liebe die italienische Küche dermaßen. Aber ja, das ist just me. Ja, das ist für mich tatsächlich nichts Schlimmes. Cool, super. Bin na dann begeistert. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Ja, super. Wenn ihr Lust habt, dass ihr uns mal eine Folge schreibt, das-a.ch. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Wenn es euch gefällt, 5 Sterne da lassen. Gute Zeit.